Darmstadt's Feinest. Für die Flow reichen 12-mal Mike. Cowboy, du weißt nichts. Das ist wirklich ne Mörderkombination. Ungefähr so wie Kunst unten auf nem Minenfeld zu proben. Boom, ein falscher Move. Boom, es macht Boom. Du verlierst die Orientierung, es knallt von jeder Seite. Boom, wenn der Beat ne Bitch, wenn es ein Gangbang aller Rocco. Ich will nix außer Web und nem Sechser im Lotto. Ich guck, was geht, hörst, erkennt, was ist los. Du hörst diese Stimme und weißt, das ist der Boss. Mach trockenen Rap aus bitten feuchten Vers. Da steht der Jungs hinten im Weg, wie Kugel ein Herz. Für die Hip-Hop hättest du fette Tracks, für den Rest gibt's Weed. Ich schmeiß den Sack in die Menge, nur um zu sehen, was geschieht. Oh oh, ich seh's euch an, ihr wollt noch mehr, kommt Digga, was yeah. Maul auf das Cloud, wo kommen wir her? Aus Darmstadt, um bereit für Fight zu intaken. Komm, Darmstadt's Feines mit Tink, um Knochen zu brechen. Eine Eigenschaft von uns ist Trocken zu spitten und im Battle mit uns endet mit gebrochenen Rippen. Ihr kriegt ihr fliegende Fäuste und tritt ihr Bitches ein paar Gratis auf die Fresse und Rhymes sie euch nach Hause schicken. Also bitte macht nicht auf Devil, ihr wischt ihr, der mit Darmstadt's Feines zu ficken. Das ist ne andere Kiste. Südhessen wird sich weit über Landesgrenzen begeben, um den Planeten inklusive dem Universum einzunehmen. Böse Zungen schicken vor Boden in Form von Todespatronen. Ihr wollt sie klonen, doch unsere DNS ist zu weit entwickelt für Forscher. Um nicht zu verlieren, pflanzt ihr Chips ins Gehirn und lasst sie dazu programmieren, BZ. Böse Zungen, mag ihr Futterflow zu emulieren, aber erstmal ab zum kleinen Scheißer, der Homie hackt das weiße Feiner. Es ist soweit, hier kommen die Jungs, auf die ihr alle wartet. Die Besten der Besten sind da, wir können jetzt endlich starten. Du denkst, du kennst alles, du kennst nix. Das ist Darmstadt, ich führe hier ein Leben wie ein Kids. Ich muss dem Graffiti erst alle ficken, mit Zügen um Zügen, um hier jetzt die Ärsche zu kicken. Ich flieg auf Schnee mit IME, komm Andre, sage den Fickern, wie wir das Spiel hier sehen. Okay. Darmstadt in Heiland, hier hat keiner was verloren, sonst stochen wir wie ein gezahlten Satz, heißt Horn. Ich hasse es, wenn so fremde Jungs aus irgendwelchen Städten hier einen Dicken markieren, dafür noch Cash einkassieren. Yeah. Geld aus Darmstadt, wir in Darmstadt bleiben, könnt ihr mal probieren, Kohle von einem Gig hier mitzunehmen, das wird eskalieren. Alle auf einen Kopf, verstehen Sie Spaß? Ich scheiße auf euch, wie hier steht noch auf mein Kaviar. Da. Darmstadt Web, entweder ihr tickt oder ihr tickt es nett. Das ändert nichts an der Sache, dass ich euch trotzdem eindrück. Penetrant ist meine Art und noch ein bisschen verrückt. Obwohl ich scheiße bin, bin ich bei den Leuten beliebt. Web nicht unbedingt, um aufzufallen. Ich rap aus Prinzip, ihr werdet auf mir kleben bleiben wegen Kaugummi. Das war's von mir, empty. Und jetzt kommt der Tilly. Sims Zimmer, wer hat für mich eine Klima? Ich bin heiß, ohne die Scheiße. Ich weiß, ich rass vom Maul, zieh mich weiter, wenn es sein muss. Und ich weiß, jetzt muss es sein. Ich bin beschlappt, nur hier aus Darmstadt und ich schenk euch alle ein. Also Prost, zum Wohl. Ich sag willkommen auf meinem Balkon. Ich sitze nun hier oben, sehe jeden Hurensohn auf dem Weg ins schicke Stella, diese kleinen schicken Schichte aus. Mein Star ist halbseiten, wie das gute Bild am Bistro. Jetzt kommt Darmstadt's finest Rap, Choice Number One. Ich ertränke dich mit meinem Shit, du Kleiner, nicht. Ich will mal kommen, komm rein in mein Viertel. Ich lass Bomben hier ticken. Hast du irgendwelche Fragen, wer hat Bock zu ficken? Carlitos, BZ, Backe vor der Hiva. 12 auf einen Streich, unsere Tink, die Diva. Wir sind eine für alle und alle, für einen hier. Nimm den Stadtplan in die Hand, streck dir mein Revier, komm. Yeah. Ich hab das Mike geladen und ich komm mit meiner Stadt. Hier wird nicht geschwiegen, nur gefickt von dir bis weiter Stadt. Ihr habt kein Hype verpasst, wir sind jetzt dick am Kommen. Wenn wir spitten, brennt die Bühne, über uns gibt's nur die Wolken. Wir haben die Beats, die Flows, die Styles, du kriegst den Bolzen rein. Schick die Toys jetzt heim. Es ist Zeit für das Spaß, jede Kehl kommt bis BZ. Niemand kommt an dieses Level, ihr Faker. Wollt nur wie wir sein, doch schaffen tut's niemand. Ey, sag doch nochmal was und ich schick euch Hiva. Willkommen in der Schattenwelt, ich keiner für die krassen Welt. Bagge vor der Darmstadt, BZ, Schwarzgeld. Es regnet Schläge von jedem der Szene. Wie Regen ist eben, Mann, das Bastard. Messer an Kehle, Lester und Hayden. Nie wieder Hieber, bestessen statt reden. Sieh mal, die Hessen im Game prima und besser denn je. Widerstand zwecklos, denn ein Kampf wäre zu peinlich. Du riskierst dein Leben gegen Darmstadt's Feind. Wenn die Darmstadt der Mörderattacke, die Burn und fucken, die stören, wo fuck it. Ihr habt das gehört, ihr Sackes, das ist harter Shit. In einem harten Biss, und wir bringen den harten Swing zu Geld, ist hier ein harten Krieg. Das ist DA, du Bitch, was ich gerade fick. Und A&B ist die Antwort auf die Frage, wer hier grad sprich, represente meine City mit DJ Sire und BZ, dann andere mit ihrem Scheiß in unserer Stadt. Geht Bock zu ficken, mir geht's dreckig, dreckig, jeder kriegt es, wie es glaubt, komm, test mich, test mich. Du denkst, du bist gut, egal, ich fress dich, fress dich. Ich verpass dir ein Blatt, sodass du's nie vergisst, merk dir mein Gesicht. Bock zu ficken, mir geht's dreckig, dreckig. Jeder kriegt es, wie es glaubt, komm, test mich, test mich. Du denkst, du zieht euch das Video zu diesem Track online www.böse-zungen.com.